rauscht durch die Nacht und der Mond beleuchtet das Land. In einer Zeit, wo die falschen Herren regieren, wollen wir nicht in dieser Nacht erfrieren. Wir sehen das Licht des Tages und wir schreiten zur Tat, gemeinsam gegen Unrecht und Verrat. Die Feinde des Landes, wir werfen sie nieder, wie ein Phönix aus der Asche kommen wir wieder. Der Freiheit, sie ist noch nicht erloschen und sie brennt, solange der Widerstand marschiert. Und so wie die Flammen steigen wir empor, bis ganz Europa es kapiert. Wir sehen das Licht des Tages und wir schreiten zur Tat, gemeinsam gegen Unrecht und Verrat. Die Feinde des Landes, wir werfen sie nieder, wie ein Phönix aus der Asche kommen wir wieder. Unsere Helden der Vergangenheit, Zeugen einer großen Zeit, sie dürfen die Wahrheit nicht erzählen. Man muss sich dem Rechtsstaat fügen und nur seine Wahrheit leben, auch wenn einen die Lügen quälen. Doch wir sehen das Licht des Tages und wir schreiten zur Tat, gemeinsam gegen Unrecht und Verrat. Die Feinde des Landes, wir werfen sie nieder, wie ein Phönix aus der Asche kommen wir wieder. Es ist soweit, du hast verloren in dieser Zeit. BRD, das Ende naht, nieder mit Verfolgung in diesem Staat. Wir sehen das Licht des Tages und wir schreiten zur Tat, gemeinsam gegen Unrecht und Verrat. Die Feinde des Landes, wir werfen sie nieder, wie ein Phönix aus der Asche kommen wir wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder.